Vorwort des Übersetzers und 1-25 von Sätze aus der höhern Welt und Menschenkunde. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Sätze aus der höheren Welt und Menschenkunde von La Rochefoucauld, übersetzt von Friedrich Schulz. Vorwort des Übersetzers und 1-25. Die berühmte und berüchtigte kleine Schrift des Herzogs de La Rochefoucauld, Pensée, Maxime et Réflexion morale, hat seit ihrer ersten Erscheinung in Frankreich mehr wiederholte Ausgaben erlebt als bei uns das gesuchteste Kompendium der Moral und wird noch jetzt, wie bei uns Buchstabierbücher für Kinder, in Paris alljährlich in mancherlei Format für Männer aufgelegt. Aber sie ist auch in der Tat ein unentbehrliches Handbuch für jeden, der mit der sogenannten großen Welt leben oder sich ohne die Gefahr, sie erfahrungsmäßig kennenzulernen, von ihren Grundsätzen und ihrer Handlungsweise unterrichten will. Niemand hat besser gewusst, was der Mensch wert ist, als ihr Verfasser. Niemand hat es wahrer, treffender, kürzer und gedankenreicher gesagt. Unter uns ist bloß das Original, und auch dieses nur in höheren Ständen und unter Menschenforschern, Philosophen und Moralisten bekannt. Wenn wir keine gute Übersetzung davon haben, so kommt es daher, dass es schwer ist, eine gute zustande zu bringen. Und schwer ist dies, weil unsere Sprache eine Menge Wörter teils gar nicht, teils mit anderm Werte und anderer Bestimmung besitzt, als deren wir bedürften, um einen Schriftsteller dieser Art Wort für Wort pünktlich, treffend und erschöpfend zu übersetzen. Nehmen wir die französischen Wörter goût, habile, sentiment, délicatesse, lumière, raison, esprit, profession, bonté, mine, intérêt, humeur, passion, vertu, opinion, mal, crime, défaut, gloire, sévérité, finesse und andere, und geben wir dafür unsere scharf bestimmten Geschmack, geschickt, Gefühl, Zartheit, Licht, Vernunft, Geist und so weiter, und sehen wir zu, ob wir bei der ganzen philosophischen Schärfe dieser Wörter nicht Unsinn gesagt haben werden, und desto größern, gerade weil die jedesmalige Bedeutung des französischen Ausdrucks so schwankend ist. Der Herausgeber macht auf diesen Punkt bloß zugunsten seiner Übersetzung aufmerksam. Leser und Kunstrichter, die bei derselben Wort gegen Wort halten wollten, würden ihn bedauern, dass er so wenig Französisch verstehe und zum Beispiel habile durch ausgelernt, fein, weltklug, intérêt durch Plan, Genuss, Eigennutz und goût durch Neigung, Hang, Laune und so weiter übersetzt habe. was triumph unsrer sprache hauptsächlich ihres reichthums und ihrer bestimmtheit wäre könnte man ihr sonst wohl als armuth und dem übersetzer als unwissenheit oder nachlässigkeit anrechnen aber er übersetzte nicht sowohl seinen autor er dachte vielmehr bloß mit ihm und sagte diese gedanken deutsch so wie sie vielleicht jener deutsch gesagt haben würde so wäre die probe auf die man die richtigkeit seiner übersetzung stellen müßte die daß man zusähe ob man gerade das dabei dächte und fühlte was man beim original denkt und fühlt ohne die französischen und deutschen worte gegen einander aufzureihen ein schriftsteller wie dieser ist seines dafürhaltens auf keine andere art zu übersetzen und es kann oft pflicht sein seinen worten recht untreu zu werden um seinen gedanken recht treu zu bleiben denn diese werden doch wohl zur hauptsache bei werken an denen man wie bei diesem nicht einmal den titel pünktlich übersetzen kann sollten aber dennoch dies alles eingeräumt und gebilligt aufmerksame leser und kunstrichter bei manchen stellen der übersetzung stutzen so bittet ihr verfasser ihm billigerweise zuzutrauen daß er länger als sie es nötig haben darüber gebrütet überlegter als sie vielleicht auf den ersten blick glauben niedergeschrieben und gewissenhafter als wohl andre übersetzer seine achtung für das original und seine ehrfurcht für seine eigene sprache miteinander zu vereinigen gestrebt habe weimar den 26. Dezember 1789. Eins, was wir für Tugend halten, ist oft nichts als ein Gewebe von Handlungen und Planen, die der Zufall oder unsere Tätigkeit aneinander zu reihen weiß. Und nicht immer aus Mut und Keuschheit sind die Männer tapfer und die Weiber keusch. 2. Die Schmeichelei der Eigenliebe ist unter allen die siegendste. 3. So viel Entdeckungen man auch im Gebiete der Eigenliebe gemacht hat, immer bleibt noch viel unbekanntes Land übrig. 4. Die Eigenliebe ist ausgelernter als der ausgelernteste Mensch in der Welt. 5. Die Dauer unserer Leidenschaften hängt nicht mehr von uns ab als die Dauer unseres Lebens. 6. Leidenschaft macht oft den gescheutesten Mann zum Tropf, und den größten Tropf zum gescheuten Mann. 7. Große und glänzende Taten, die das Auge blenden, werden von Politikern als Wirkungen großer Plane vorgestellt, und gewöhnlich sind sie nur Kinder der Laune und Leidenschaft. So war der Krieg zwischen Augustus und Antonius, den man ihrem Ehrgeize, sich zu Herrn der Welt zu machen, zuschreibt, vielleicht nur Wirkung der Eifersucht. 8. Die Leidenschaft allein ist es, die stets überredet. Sie ist gleichsam eine Kunst der Natur, deren regeln nie irre führen und der einfältigste mensch von leidenschaft begeistert überredet siegender als der beredteste ohne leidenschaft. Leidenschaft ist ungerecht und eigennützig und deshalb eine gefährliche führerin, der man sich nicht vertrauen muß, selbst wenn sie vernunftmäßig scheint. Im menschlichen herzen liegt eine nicht auszurottende brut von leidenschaften, und das ende der einen ist fast immer der anfang einer andern. Oft erzeugen leidenschaften andre, die ihnen ganz entgegengesetzt sind. Geiz, Verschwendung, Verschwendung, Geiz. Oft ist man hartnäckig aus Schwäche und verwegen aus Angst. Man bestrebe sich, wie man will, Leidenschaft mit dem Schleier der Frömmigkeit und des Ehrgefühls zu decken. Immer wird sie darunter hervorsehen. Unsere Eigenliebe nimmt Tadel über unsere Lieblingsneigungen empfindlicher auf als Tadel über unsere Überzeugungen. Nicht bloß leicht vergessen können die Menschen Wohltaten und Beleidigungen, selbst hassen können sie ihre Wohltäter und ihre Beleidiger zu hassen aufhören. Das Bestreben, Gutes für Gutes und Böses für Böses zurückzugeben, deucht ihnen ein Zwang, dem sie sich ungern unterwerfen. Die Herablassung der Fürsten ist oft nur Politik, die Zuneigung des Volkes zu gewinnen. Diese Herablassung, die man zur Tugend macht, geht bald aus Eitelkeit, zuweilen aus Verdrossenheit, oft aus Furcht und fast immer aus allen dreien zugleich hervor. Die Mäßigung glücklicher Menschen liegt in dem ruhigen Gleichgewicht, welches das Glück ihrem Humor mitteilt. Mäßigung ist Besorgnis, den Neid und die Verachtung auf sich zu laden, welche alle, die sich in ihrem Glücke berauschen, verdienen. Sie ist eitles Schautragen unserer Seelenstärke. Sie ist bei Menschen auf der erhabensten Ehrenstufe Begierde, größer zu scheinen als das, was sie groß macht. Wir sind alle stark genug, die Unfälle anderer zu ertragen. Die Unerschütterlichkeit der Weisen ist nichts als die Kunst, Stürme im Herzen verschlossen zu halten. Zum Tode Verurteilte zeigen oft eine Unerschütterlichkeit und Verachtung des Todes, die aus nichts anderm als aus der Furcht, ihm ins Gesicht zu sehen, entspringen. Sie sind, könnte man sagen, ihrem Geiste das, was die Augenbinde ihren Augen ist. Philosophie besiegt ohne Mühe bevorstehende Übel, aber gegenwärtige besiegen sie. wenig menschen kennen den tod. Gewöhnlich duldet man ihn nicht aus vorsatz, sondern aus unempfindlichkeit und gewohnheit. Und die meisten menschen sterben, weil man sie nicht daran verhindern kann. Wenn große menschen durch anhaltendes mißgeschick kleinmütig werden, so zeigen sie dadurch, daß sie es nur durch ihren ehrgeiz und nicht durch seelenstärke ertrugen und daß eine große eitelkeit abgerechnet die helden wie alle andre menschen sind. Man bedarf weit größerer tugenden, das Glück zu ertragen als das Unglück. Ende von 1 bis 25. Von Sätze aus der höheren Welt und Menschenkunde. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Sätze aus der höheren Welt und Menschenkunde von La Rochefoucauld, übersetzt von Friedrich Schulz. 26 bis 75. Den Tod, wie die Sonne, kann man nicht mit festen Blicken ansehen. 27. Man prahlt zuweilen mit Untugenden, selbst den strafbarsten. Aber der Neid ist eine Scheue und Verschämte, die man nie Schau zu tragen wagt. 28. Eifersucht ist in gewisser Rücksicht gerecht und vernünftig, weil sie nur dahin abzielt, uns ein Gut zu bewahren, das unser ist oder das wir für unser halten. Aber der Neid ist eine Wut, die andre nicht im Besitz eines Gutes dulden kann. 29. Was wir übels tun, zieht uns nie so viel Verfolgungen und Hass zu, als unsere Vorzüge. 30. Wir haben mehr Stärke als guten Willen, sie zu brauchen, und bloß um uns bei uns selbst zu entschuldigen, halten wir oft Dinge für unmöglich. 31. Wenn wir selbst keine Fehler hätten, würden wir sie nicht mit so großem Wohlgefallen an andern aufsuchen. 32. Die Eifersucht nährt sich mit Zweifeln, und sie wird rasend oder hört auf, sobald man vom Zweifel zur Gewissheit übergeht. 33. Immer hält sich der Stolz schadlos, und er verliert nichts, selbst wenn er Lobsprüche verschmäht. 34. Wenn wir selbst keinen Stolz hätten, würden wir uns nicht über den Stolz anderer beschweren. 35. Der Stolz ist sich bei allen Menschen gleich, und nur in den Mitteln und in der Weise, ihn zu äußern, ist er verschieden. 36. Es ist, als ob die Natur, welche die Organe unseres Körpers zu glücklichem Genusse so weise eingerichtet hat, uns auch den Stolz zugeteilt hätte, um uns das schmerzliche Bewusstsein unserer Mängel zu ersparen. 37. Der Stolz hat mehr als die Gutherzigkeit anteil an den vorstellungen die wir denen tun die gefehlt haben und wir tadeln sie nicht sowohl um sie zu bessern als um ihnen zu zeigen daß wir von ihren fehlern frei sind wir versprechen je nachdem wir hoffen und halten je nachdem wir fürchten der eigennutz spricht jede sprache und spielt jede rolle selbst sprache und rolle der uneigennützigkeit der eigennutz der diesem die augen zuhält öffnet sie jenem wer sich zu viel mit kleinen dingen abgibt wird gewöhnlich unfähig zu großen wir sind nicht stark genug unserm verstande ganz zu folgen oft glaubt der mensch sich selbst zu leiten wenn er geleitet wird und während sein verstand nach diesem ziele strebt führt sein herz ihn unvermerkt nach jenem man sollte nicht sagen stärke und schwäche des geistes sie sind in der tat nichts anders als gute oder schlechte anlage der körperlichen organe der unbestand unsers humors ist weit launischer als des schicksals die liebe oder gleichgültigkeit welche die philosophen für das leben zeigten ist ein eigner geschmack ihrer eigenliebe über den man ebenso wenig streiten muß als über den geschmack in gerichten und farben unser humor gibt allen gaben des glücks ihren wert glück liegt im geschmack nicht in der sache und der besitz dessen das man selbst gern hat nicht dessen das andre gern haben macht glücklich nie ist man so glücklich oder unglücklich als man glaubt wer verdienste zu haben glaubt macht sich eine ehre aus seinem unglücke um andre und sich selbst zu überzeugen daß er wert sei mit dem schicksale zu ringen nichts muß unsre selbstzufriedenheit so sehr vermindern als die wahrnehmung daß wir oft heute verwerfen was wir morgen billigen bei der großen ungleichheit der glücksgüter waltet doch eine gewisse verteilung von gütern und übeln ob die alle gleich macht so große vorzüge auch die natur gewähren kann ist sie es doch nicht allein sondern mit ihr das glück was helden macht verachtung des reichtums war bei den philosophen ein geheimer trieb ihre verdienste an dem ungerechten schicksale durch geringschätzung eben der güter die es ihnen versagte zu rächen es war die kunst sich vor den demütigungen der armut zu schützen es war ein umweg den sie zu der achtung nahmen die sie nicht durch reichtum gewinnen konnten der haß gegen günstlinge ist nichts anders als liebe zur gunst der unmut diese nicht zu besitzen tröstet und mildert sich durch die verachtung derer die sie besitzen und wir verweigern ihnen unsre huldigungen weil wir ihnen nicht nehmen können was ihnen die huldigungen aller übrigen verschafft. In der großen welt fuß zu bekommen tut man alles um zu zeigen daß man schon fuß darin habe. Es scheint als ob über unsre handlungen ein glückliches oder unglückliches gestirn walte dem sie einen großen teil des lobes und des tadels danken die auf sie fallen. Kein zufall ist so unglücklich aus welchem kluge leute nicht einigen vorteil zögen. Keiner so glücklich, den Unüberlegte nicht zu ihrem Nachteil wenden könnten. Alles lenkt das Glück zum Vorteile seiner Günstlinge. Aufrichtigkeit ist Ergießung des Herzens. Man trifft sie bei wenig Menschen, und die man gewöhnlich sieht, ist nichts als feine Verstellung, womit man das Vertrauen anderer gewinnen will. Oft ist Abscheu vor Lügen nichts als versteckter Ehrgeiz, unsern Aussagen Gewicht und unsern Worten Eideswert zu verschaffen. Die Wahrheit stiftet nicht so viel Nutzen in der Welt, als ihr Schein Schaden. Man verschwendet unbedingtes Lob an die Klugheit, und doch kann sie in ihrem allerhöchsten Grade uns für den Erfolg selbst der geringsten Sache nicht gut stehen. Ein kluger Mann muss seine Plane zu ordnen wissen und jeden in seiner Reihe durchführen. Oft mengt sie voreilige Begehrlichkeit durcheinander und treibt uns zu so vielen Dingen auf einmal, daß wir, indes wir nach Unwichtigen greifen, die Wichtigern verfehlen. Guter Anstand ist dem Körper, was Mutterwitz dem Geist ist. Es ist schwer zu sagen, was Liebe ist, nur dies weiß man von ihr. In der Seele ist sie Leidenschaft zu herrschen, im Verstande Sympathie, im Körper ein versteckter, geheimnisvoller Drang zu besitzen, was man liebt. Wenn es eine reine, von jeder Beimischung anderer Leidenschaften freie Liebe gibt, so ist es die, welche im Innersten des Herzens versteckt liegt und die wir selbst nicht kennen. Es gibt keine Verstellung, welche die Liebe da, wo sie ist, lange verbergen oder sie heucheln könnte, da, wo sie nicht ist. Es gibt wenig Leute, die sich nicht schämten, einander geliebt zu haben, wenn sie einander nicht mehr lieben. Diese Beschämung ist ein Kind der Eigenliebe, die sich beleidigt fühlt vorzüge angebetet zu haben die ihr in dieser kältern stimmung fehler scheinen schließt man auf die liebe nach den meisten ihrer würkungen so hat sie mehr vom hasse als von der freundschaft man mag weiber finden die nie liebschaften gehabt haben aber selten eine die nur eine gehabt hätte es gibt nur ein original von der liebe aber tausend verschiedene kopien die liebe kann wie das feuer nicht ohne ewiges anfachen bestehen und sie stirbt sobald sie zu fürchten oder zu hoffen aufhört mit der wahren liebe ist es wie mit gespenstererscheinungen alle welt weiß davon zu erzählen aber wenig leute haben sie gesehen Sätze aus der höhern Welt und Menschenkunde. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Sätze aus der höhern Welt und Menschenkunde von La Rochefoucauld, übersetzt von Friedrich Schulz. 76 bis 130. Die Liebe borgt ihren Namen einer unendlichen Menge von Verhältnissen, an denen sie nicht mehr teil hat als der Doge an dem, was zu Venedig beschlossen wird. 77. Gerechtigkeitsliebe ist bei den meisten Menschen Besorgnis, Ungerechtigkeiten zu leiden. 78. Schweigen ist der sicherste Weg für den, der sich auf sich selbst nicht verlassen zu können glaubt. 79. Was uns in unseren Freundschaften so veränderlich macht, ist der Umstand, dass es schwer hält, die Vorzüge der Seele und dass es leicht ist, die Vorzüge des Verstandes kennenzulernen. 80. Wir lieben alles nur in Bezug auf uns. Nur unserem Geschmack und Vergnügungen folgen wir. Wenn wir unsere Freunde uns selbst vorziehen, und doch kann nur durch diesen Vorzug Freundschaft wahr und vollkommen werden. 81. Aussöhnung mit unseren Freunden ist nichts als Verlangen, unsere Stimmung behäglicher zu machen, ist Überdruss des Krieges und Besorgnis vor etwanigen schlimmen Folgen. 82. Wenn wir zu lieben überdrüssig sind, ist es uns recht, wenn man uns untreu wird, um von unserer Treue losgesprochen zu sein. 83. Man sollte sich mehr schämen, gegen seine Freunde misstrauisch, als von ihnen betrogen zu sein. 84. Oft überreden wir uns, dass wir Leute lieben, die mächtiger sind als wir, und doch ist es bloß Eigennutz, der bei unserer Freundschaft zum Grunde liegt. Wir hangen nicht an ihnen, weil wir etwas für sie tun wollen, sondern weil sie etwas für uns tun sollen. Unser mißtrauen rechtfertigt den Betrug anderer. Wie willst du, daß ein anderer dein Geheimnis verschweigen soll, wenn du es selbst nicht kannst? Die Eigenliebe vergrößert oder verkleinert die Vorzüge unserer Freunde nach Verhältnis unserer Zufriedenheit mit ihnen, und wir berechnen ihre Verdienste nach ihrem Benehmen gegen uns. Alle Welt beklagt sich über schwaches Gedächtnis, und kein Mensch über schwachen Verstand. Niemand treibt andere so drückend als der Verdrossene, wenn er aus seiner Verdrossenheit erwacht ist, um tätig zu scheinen. Die höchste Ehrsucht hat nicht den entferntesten Schein derselben, wenn sie die unbedingte Unmöglichkeit vor sich findet, ihre Entwürfe durchzusetzen. Einem seine Selbstzufriedenheit nehmen heißt, ihm denselben schlechten Dienst leisten, den man jenem Narren zu Athen leistete, der alle Schiffe, die im Hafen ankamen, für seine hielt. Alte Leute mögen gern gute Lehren geben, um sich zu trösten, daß sie nicht mehr imstande sind, böse Beispiele zu geben. Große geerbte Namen drücken, wenn man sie nicht aufrecht erhalten kann, statt zu erheben, nieder. Ein Beweis von außerordentlichen Verdiensten ist dies, wenn die giftigsten Neider derselben gezwungen sind, ihre Lobredner zu werden. Es zeigt von lauer Freundschaft, wenn wir nicht bemerken, dass unsere Freunde lau werden. Man irrt, wenn man glaubt, dass Verstand und Beurteilungskraft zwei verschiedene Dinge sind. Letztere ist nichts als Scharfblick des Erstern. Dieser Scharfblick dringt auf den Grund jeder Sache, bemerkt, was bemerkt werden muss, und erforscht, was sich nicht entdecken will. So muß man eingestehen, daß der höhere Grad von Scharfblick des Verstandes alle Wirkungen hervorbringt, die man der Beurteilungskraft zuschreibt. Jedermann spricht gut von seinem Herzen. Niemand wagt ein Gleiches von seinem Verstande. Feinheit des Verstandes besteht darin, dass man reine und zarte Sachen denkt. Galanterie des Verstandes darin, schmeichelhafte Dinge gefällig eingekleidet zu sagen. Oft stellen sich Dinge dem Verstande in so vollendeter Gestalt dar, als er sie durch große Kunst nicht hätte hervorbringen können. Immer hat das Herz den Verstand zum Besten. Wer seinen Verstand kennt, kennt nicht immer sein Herz. menschen und begebenheiten haben ihren eignen gesichtspunkt. Es gibt einige, die man in der nähe sehen muß, um sie zu beurteilen, und andre, die man nie richtiger beurteilt, als wenn man sie aus der ferne sieht. Nicht der ist vernünftig, der durch zufall nach vernunft handelt, sondern der sie kennt, sie wählt, in ihr lebt. Um ein Ding ganz zu kennen, muß man es seinen kleinsten Teilen nach kennen. Und da diese zahllos sind, so müssen unsre Kenntnisse beständig oberflächlich und unvollständig sein. Es ist eine Art von Koketterie, merken zu lassen, daß man keine habe. Der Verstand kann nicht lange die Rolle des Herzens spielen. Die Jugend wechselt in ihrem Geschmack nach dem Drange des Bluts, und das Alter behält den seinen aus Gewohnheit. Mit nichts ist man freigebiger als mit Rat. Je feuriger man sein Mädchen liebt, desto fertiger ist man, sie zu hassen. Die Fehler des Verstandes vermehren sich mit dem Alter wie die Fehler der Bildung. Es gibt gute Ehen, aber keine köstliche. Man ist untröstlich von seinen Feinden betrogen und von seinen Freunden getäuscht zu sein, und läßt es sich oft gefallen, wenn man es durch sich selbst ist. Sich selbst zu betrügen, ohne es zu merken, ist so leicht, als es schwer ist, andre zu betrügen, ohne daß sie es merken. Nichts ist so wenig aufrichtig gemeint als Bitte um Rat und Mitteilung von Rat. Wer darum bittet, scheint seinem Freunde achtungsvolle Aufnahme seiner Meinung zu gewähren, während er seine eigene ihm anschaulich und ihn zum Bürgen seines Benehmens zu machen denkt. Wer ihn mitteilt, bezahlt das Vertrauen, das man ihm bezeigt, mit tätiger, uneigennütziger Teilnahme, ob er gleich oft in dem Rate, den er gibt, seinen eignen Vorteil oder seinen Stolz sucht. Die feinste List ist die, in die gelegte Falle sich unverdächtig gefangen geben zu können. Und nie ist es leichter, uns zu betrügen, als wenn wir beschäftigt sind, andre zu betrügen. Der Vorsatz, nie zu betrügen, setzt uns in Gefahr, oft betrogen zu werden. Wir sind es so gewohnt, uns gegen andre zu verstellen, daß wir uns am Ende gegen uns selbst verstellen. Man begeht öfter aus Schwachheit als aus Vorsatz einen Verrat. Nicht selten tut man Gutes, um ungestraft Böses tun zu können. 121. Wenn du deinen Leidenschaften nicht erliegst, so dank es mehr ihrer Schwäche als deiner Stärke. 122. Man würde nie Freude haben, wenn man sich nie schmeichelte. 123. Die Ausgelerntesten geben sich immerfort für Feinde der List aus, um durch sie irgend eine große Tat oder einen wichtigen Plan auszuführen. 124. Immer listig sein deutet auf einen kleinlichen Geist, und fast beständig geschieht es, daß der, der sich dadurch auf der einen Seite deckt, auf der andern eine Blöße gibt. 125. List und Verrat entstehen aus Mangel an umfassender Klugheit. 126. Der wahre Weg, betrogen zu werden, ist, sich für klüger zu halten als andere. 127. Übergroße Zartheit ist eine falsche Feinheit, und wahre Feinheit ist unverzärtelte Zartheit. 128. Oft ist es genug, roh zu sein, um nicht von einem Abgefeimten betrogen zu werden. 129. Schwachheit ist der einzige Fehler, der nicht zu verbessern steht. 130. Der kleinste Fehler der galanten Weiber ist, dass sie galant sind. Ende von 76 bis 130. Von Sätze aus der höheren Welt und Menschenkunde. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Sätze aus der höheren Welt und Menschenkunde von La Rochefoucauld, übersetzt von Friedrich Schulz. 131 bis 185. 131. Es ist weit leichter für andere als für sich weise zu sein. 132. Die einzigen guten Kopien sind die, welche das lächerliche, erbärmliche Originale ins Licht setzen. 133. Nie macht man sich durch die Eigenheiten, die man hat, so lächerlich als durch die, welche man gern haben möchte. 134. Man ist oft mit sich selbst so sehr im Widerspruch als mit andern. 135. Es gibt Leute, die nie verliebt geworden wären, wenn sie nie von der Liebe hätten sprechen hören. 136. Man redet wenig, wenn die Eitelkeit uns nicht reden macht. 137. Lieber sagt man Böses von sich als gar nichts. 138. Eine von den Ursachen, warum man bei Konversationen so wenig verständige und unterhaltende Leute findet, ist die, dass man fast immer mehr auf das zu denken pflegt, was man sagen, als auf das was man treffend antworten will. Die feinsten und gefälligsten begnügen sich, die miene der aufmerksamkeit zu machen, während man in ihrem aug und geiste entfernung von dem was man sagt und plötzlichen rückfall auf das bemerkt was sie sagen wollen. Man vergißt, daß es kein glückliches mittel ist, andern zu gefallen und sie zu gewinnen, wenn man sich selbst so eifrig zu gefallen sucht, und daß die kunst, gut zuzuhören und gut zu antworten, die allerhöchste ist, die man bei der konversation zeigen kann. 139. Ein Mann von Verstand müßte oft sehr verlegen sein unter Leuten von keinem. 140. Oft rühmen wir uns, keine Langeweile zu haben, und wir sind so stolz, daß wir uns in keiner einschläfernden Gesellschaft befinden wollen. 141. Wie es der Charakter großer Geister ist, viel Sinn in wenig Worte zu legen, so ist es die Gabe kleiner, viel zu sprechen und nichts zu sagen. 142. Mehr aus Achtung für unsere Beurteilungskraft vergrößern wir die Vorzüge anderer, als aus Achtung für ihre Verdienste. Und wir wollen Lobsprüche für uns, während wir sie ihnen zu geben scheinen. 143. Man lobt ungern, und man lobt nie jemand ohne Eigennutz. Lob ist eine listige, versteckte, feine Schmeichelei, die anders dem sanft tut, der sie macht, anders dem, den sie gilt. Dieser nimmt sie als Preis seiner Verdienste an, und jener gibt sie, um seine Billigkeit und Beurteilungskraft ins Licht zu setzen. 144. Wir wählen oft heimtückische Lobsprüche, die durch einen Gegenstoß an denen, die wir loben, die Fehler hervorspringen lassen, die wir auf keine andere Art bemerkbar zu machen wagen. 145. Gewöhnlich lobt man, um gelobt zu werden. 146. Wenig Menschen sind weise genug, nützlichen Tadel täuschendem Lobe vorzuziehen. 147. Es gibt Vorwürfe, die Lob und Lobsprüche, die Afterreden sind. 148. Lobsprüche ablehnen heißt, zweimal gelobt werden wollen. 149. Verlangen, die Lobsprüche, die man uns macht, zu verdienen, befestigt unsere Tugend, und die man dem Verstande, dem Mute und der Schönheit gibt, helfen sie mit erhöhen. 150. Es ist weit schwerer, sich von andern nicht beherrschen lassen, als andere zu beherrschen. 151. Wenn wir uns selbst nicht schmeichelten, könnte uns die Schmeichelei anderer nicht schaden. 152. Die natur schafft das verdienst, das glück hebt es heraus. 153. Das glück verbessert manche fehler an uns, welche die vernunft nicht verbessern könnte. 154. Es gibt leute von verdiensten, die widrig sind, und andre, die bei ihren fehlern gefallen. 155. Es gibt leute, deren ganzes verdienst darin besteht, alberne dinge mit nutzen zu tun und zu sagen, und die alles verderben würden, wenn sie ihr benehmen änderten. 156. Der ruhm großer männer muß beständig nach den mitteln abgemessen werden, wodurch sie ihn errangen. 157. Die könige stempeln menschen wie münzen. Sie geben ihnen den wert, welchen sie wollen, und man ist gezwungen, sie nach ihrem kur, nicht aber nach ihrem schrot zu nehmen. 158. Nicht genug ist es, große vorzüge zu haben, man muß damit zu wirtschaften wissen. 159. So blendend eine tat auch sein mag, für groß darf sie nicht gelten, sobald sie nicht wirkung eines großen entwurfs ist. 160. Es muß ein gewisses verhältnis zwischen handlungen und entwürfen sein, wenn man alle folgen daraus ziehen will, die sie hervorbringen können. 161. Die kunst, mittelmäßige vorzüge geschickt hervorzuheben, stiehlt achtung und verschafft oft mehr ruf als wahres verdienst. 162. Sehr oft scheint ein benehmen lächerlich, dem häufig geheime, sehr weise, sehr überlegte Ursachen zum Grunde liegen. 163. Es ist weit leichter, der Würden wert zu scheinen, die man nicht besitzt, als derer, die man bekleidet. 164. Unsere verdienste verschaffen uns das lob rechtlicher menschen, und unser gestirn das lob der welt. 165. Die welt belohnt öfter den schein von verdienst als das verdienst selbst. 166. Der geiz ist der wirtschaftlichkeit mehr entgegengesetzt als die freigebigkeit. 167. Die hoffnung, so trügerisch sie ist, dient wenigstens uns auf anmutigem pfade zum ziele des lebens zu führen. 168. Wenn Verdrossenheit oder Scheu uns in den Grenzen der Pflicht erhalten, fällt oft davon alle Ehre auf unsere Tugend. 169. Es ist schwer zu beurteilen, ob ein reines, offnes, redliches Betragen aus Redlichkeit und Klugheit entspringe oder nicht. 170. die tugenden verlieren sich in den eigennutz wie die ströme sich in das meer verlieren wir sind so zu gunsten unser eingenommen daß oft was wir für tugend halten nichts ist als ein laster das ihr ähnelt und das die eigenliebe uns verkleidet vorführt. Es gibt zweierlei arten von neugier: des eigennutzes, die uns antreibt zu lernen was nützen kann, und des stolzes, die aus dem triebe hervorgeht zu wissen was andre nicht wissen. Es ist besser, wir brauchen unsern verstand gegenwärtige unfälle zu ertragen als kommende zu erforschen. Beständigkeit in der liebe ist eine ewige Unbeständigkeit, vermöge deren unser Herz nach und nach an allen Vorzügen der geliebten Person hängt und bald diesem, bald jenem den Vorrang gibt, so ist diese Beständigkeit nichts als Unbeständigkeit, an denselben Gegenstand gebunden und auf ihn eingeschränkt. Es gibt zwei Arten von Beständigkeit in der Liebe. Die eine entspringt daher, daß man immerfort neue Gegenstände an der geliebten Person findet. Die andere daher, daß man eine Ehre darin sucht, beständig zu sein. Beharrlichkeit ist eine Tugend, die weder großen Tadel noch großes Lob verdient, weil sie nichts ist als die Dauer von Launen und Gefühlen, die man sich weder nehmen noch geben kann. Was uns an neue Bekanntschaften fesselt, ist nicht so sehr Überdruß der alten oder Vergnügen am Wechsel, als Empfindlichkeit von denen, die uns zu gut kennen, nicht genug, und Hoffnung von denen, die uns nicht so gut kennen, mehr bewundert zu werden. Oft beklagen wir uns nur leichthin über unsere Freunde, um in Voraus unsere Unbeständigkeit zu rechtfertigen. Unsere Reue ist nicht sowohl ein reuiges Bekenntnis des Übels, das wir getan haben, als Besorgnis vor dem, das uns daraus erwachsen kann. Es gibt eine Unbeständigkeit, die aus Flüchtigkeit oder Schwachheit des Verstandes entspringt, die diesem alle Meinungen anderer aufdringt, und eine andere, mehr zu entschuldigende, die aus Überdruß hervorgeht. Die Laster mischen sich zum Stoffe der Tugenden wie die Gifte zum Stoffe der Heilmittel. Die Klugheit sammelt und versetzt sie und bedient sich ihrer mit Nutzen gegen die Übel im menschlichen Leben. Es gibt Verbrechen, die unschuldig, selbst rühmlich durch glanz anzahl und größe werden daher kömmt es daß dieberei vor aller augen geschicklichkeit und ungerechte wegnahme von ländern eroberung heißt wir gestehen unsre fehler ein um durch aufrichtigkeit den schaden zu tilgen den sie uns bei andern tun es gibt helden im bösen wie im guten man verachtet nicht alle die laster haben aber alle die auch nicht eine tugend haben Sätze aus der höhern Welt und Menschenkunde. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Sätze aus der höhern Welt und Menschenkunde von La Rochefoucauld, übersetzt von Friedrich Schulz. 186. Der Name der Tugend dient dem Eigennutz ebenso vorteilhaft als das Laster. 187. Die Gesundheit der Seele ist nicht fester als die Gesundheit des Körpers. Und wenn man von Leidenschaften entfernt scheint, ist man nicht weniger in Gefahr, von ihnen hingerissen, als krank zu werden, wenn man sich wohl befindet. 188. Es scheint, als ob die Natur jedem Menschen bei seiner Geburt sein Ziel im Laster und in der Tugend gesteckt habe. 189. Nur großen Menschen kommt es zu, große Fehler zu haben. 190. Man könnte sagen, die Laster erwarteten uns auf dem Wege des Lebens wie Gastwirte, bei denen man nach und nach einkehren muß. Und ich zweifle, daß uns die Erfahrung vorüberbringen könnte, wenn wir den Weg zweimal machen dürften. 191. Wenn die Laster uns verlassen, schmeicheln wir uns mit dem Wahne, wir hätten sie verlassen. 192. Es gibt Rückfälle bei den Krankheiten der Seele wie bei denen des Körpers. Was wir für Genesung halten, ist oft nur Stillstand oder Vertauschung des Übels. 193. Fehler der Seele sind wie Wunden des Körpers, so sorgfältig man sie auch zu heilen sucht. Narben bleiben immer. Und jeden Augenblick sind sie in Gefahr, wieder aufzubrechen. 194. Was uns oft verhindert, einem einzelnen Laster nachzuhangen, ist dies, daß wir mehrere haben. 195. Wir vergessen unsere Vergehungen leicht, wenn niemand darum weiß als wir. 196. Es gibt Leute, von denen man nichts Böses glauben kann, wenn man es nicht gesehen hat. Aber es gibt niemand, an dem es uns befremden dürfte, wenn wir es sehen. 197. Wir erheben den Ruhm dieses, um den Ruhm jenes Mannes zu schmälern, und oft würde man Karl den Zwölften und Friedrich den Zweiten weniger loben, wenn man nicht beide tadeln wollte. 198. Die Begierde, ausgelernt zu scheinen, verhindert oft, es zu werden. 199. Die Tugend ginge nicht so weit, wenn ihr nicht die Eitelkeit Gesellschaft leistete. 200. Wer in sich selbst so viel zu finden glaubt, daß er alle übrige missen könne, irrt. Aber wer glaubt, daß man ihn nicht missen könne, irrt noch mehr. 201. Unecht redliche Menschen sind die, welche vor andern und sich selbst ihre Fehler verstecken. Wahrhaft redliche die, welche sie genau kennen und eingestehen. 202. Der wahrhaft redliche Mann ist der, welcher in nichts vollkommen sein will. 203. Die Zurückhaltung der Weiber ist ein Anstrich und eine Verzierung ihrer Schönheit. 204. Ihr unbescholtenes Benehmen ist oft Achtung für ihren guten Ruf und Liebe zur Ruhe. 205. Das heißt, ein wahrhaft redlicher Mann sein, wenn man sich den Blicken redlicher Männer hingibt. 206. Die Torheit folgt uns durch jede Periode des Lebens. Wenn jemand weise scheint, liegt es darin, daß seine Torheiten seinem Alter und Vermögen angemessen sind. 207. Es gibt Tröpfe, die wissen, daß sie es sind, und den Ruf für solche zu gelten, geschickt zu nutzen verstehen. 208. Wer sich keine Narrheit zu Schulden kommen lässt, ist nicht so weise, als er glaubt. 209. Mit dem Alter steigt man in Torheit und Weisheit. 210. Es gibt Leute, die Ähnlichkeit mit den Gassenliedern haben. Jedermann singt sie eine Weile, so matt und widrig sie auch sind. 211. Die meisten Leute beurteilen die Menschen bloß nach dem Eifer, womit man sich um sie drängt, oder nach ihrem Vermögen. 212. Ruhmsucht, Furcht vor Schande, Plan auf höhere Rollen, Verlangen nach einem angenehmen und bequemen Leben, Begierde, andere herabzusetzen, dies sind oft die Quellen jenes Heldenmuts, der unter den Menschen einen so großen Namen hat. 213. Bei gemeinen Soldaten ist Tapferkeit ein gefährliches Handwerk, zu dem sie, um sich zu nähren, gegriffen haben. 214. Reine Tapferkeit und erklärte Feigheit sind zwei Extreme, zu denen man selten gelangt. Der Raum zwischen beiden ist groß und umfasst alle übrige Arten von Mut, die unter sich so ungleich sind als die Gesichter und Gemütsarten. es gibt menschen die im anfange der schlacht gefahr suchen und in der dauer leicht nachlassen und es überdrüssig werden es gibt andre die zufrieden sind wenn sie der allgemeinen ehre genug getan haben und die wenig über diese hinaus tun andre die nicht immer gleichmäßig ihrer furchtsamkeit meister sind andre die sich durch das allgemeine schrecken mit fortreißen lassen andre die sich einlassen weil sie nicht wagen auf ihren posten zu bleiben andre die aus kleinern gefahren mut ziehen und durch sie an größere gewöhnt werden andre endlich die dem hieb aber nicht dem schusse oder dem schuß aber nicht dem hiebe stehen alle diese verschiedenen arten von mut treffen darin zusammen daß die nacht welche die furchtsamkeit vermehrt und große wie kleine taten verdeckt freiheit läßt sich zu schonen noch allgemeiner ist ein anderer grund sich zu schonen niemand tut was er tun würde wenn er gewiß wäre davon zu kommen so ist es klar daß die furcht vor dem tode der tapferkeit etwas entzieht 215. Wahre tapferkeit besteht darin daß man ohne zeugen tut was man unter aller welt augen zu tun fähig wäre 216. Unerschrockenheit ist eine ungewöhnliche Stärke der Seele, die über die Verlegenheit, Unruhe und Stürme erhaben ist, welche der Anblick großer Gefahren in ihr erregen könnte. Und diese Stärke ist es, welche die Helden in ruhigem Gleichgewicht erhält und ihnen den freien Gebrauch ihrer Vernunft bei den überraschendsten und fürchterlichsten Vorfällen bewahrt. 217. Scheinheiligkeit ist eine Huldigung, die das Laster der Tugend bringt. 218. Die meisten Menschen stehen in Schlachten ziemlich fest, um ihre Ehre nicht zu verlieren. Aber wenige so fest, als es nötig ist, die Entwürfe durchzutreiben, derentwegen sie sich stellten. 219. Man will das Leben nicht verlieren, und man will Ehre erringen. Daher kommt es, daß Fausthelden mehr Gefügigkeit und Witz haben, den Tod zu vermeiden, als Federhelden, sich ihr Eigentum zu erhalten. 220. Es gibt wenige Menschen, die beim ersten Eintritt ins Alter nicht verrieten, wo ihr Körper und Geist zuerst schwach werden dürften. 221. Es ist mit der Erkenntlichkeit wie mit Treu und Glauben unter Kaufleuten. Sie unterhält den gesellschaftlichen Verkehr. Und wir bezahlen nicht, weil es billig ist, abzutragen, sondern um desto leichter jemand zu finden, der uns borgt. 222. Nicht alle, welche die Pflichten der Erkenntlichkeit abtun, können darum sich schmeicheln, erkenntlich zu sein. 223. daß man sich in der erkenntlichkeit verrechnet, die man für gefälligkeiten erwartet, kommt daher, daß der stolz des gebers mit dem stolze des empfängers über ihren preis sich nicht vereinigen kann. 224. Zu große Eiligkeit, Verbindlichkeiten zu bezahlen, ist eine Art von Undank. 225. Leichter setzt man seiner Erkenntlichkeit als seinen Hoffnungen und Wünschen Grenzen. 226. Der Stolz will nicht schuldig sein und die Eigenliebe nicht bezahlen. 227. Das Gute, das wir empfangen haben, verlangt, dass wir das Übel ruhiger tragen, was man uns zufügt. 228. Nichts ist so ansteckend als Beispiel, und wir stiften nie viel Gutes oder viel Böses, was nicht ähnliches Gutes oder Böses hervorbrächte. Gute Handlungen ahmen wir aus Wetteifer und Böse aus der natürlichen Verkehrtheit nach, die von der Scham gefangen gehalten und durch das Beispiel in Freiheit gesetzt wurde. 229. Es ist eine große Narrheit, allein weise sein zu wollen. 230. Was für Gründe wir auch unserem Leide unterlegen, fast immer sind es Eigennutz und Eitelkeit, die es hervorbringen. Ende von 186 bis 230. Von Sätze aus der höheren Welt und Menschenkunde. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Sätze aus der höheren Welt und Menschenkunde von La Rochefoucauld, übersetzt von Friedrich Schulz. 231 bis 265. 231. Beim Leidtragen finden mehrere Arten von Heuchelei statt. Bald beweinen wir in einer geliebten Person uns selbst. Wir beweinen den Abfall unsers Vermögens, unserer Freuden, unsers Ansehens. So fällt auf die Toten die Ehre der Tränen, die den Lebenden fließen. Ich sage, dies sei eine Art von Heuchelei, weil man bei dieser Gattung von Leid sich selbst täuscht. Es gibt eine andere, die nicht so unschuldig ist, weil sie alle Welt täuscht, die, wenn gewisse Personen nach dem Ruhm einer schönen, einer ewigen Traurigkeit ringen, wenn die alles lindernde Zeit, die, welche sie wirklich fühlten, gestillt hat, so fahren sie immer noch hartnäckig fort, zu weinen, zu klagen, zu seufzen. Sie spielen die Rolle der Wehklagenden und streben, durch alle ihre Handlungen zu überführen, dass ihre Niedergeschlagenheit nur mit ihrem Leben enden werde. Diese jammernde, beschwerliche Eitelkeit findet man gewöhnlich bei Weibern, die auffallen wollen. da ihr geschlecht ihnen alle zugänge zum ruhm verschließt so quälen sie sich durch schautragen eines unüberwindlichen grams berühmt zu werden. Es gibt noch eine andere art von tränen, die aus armen kleinen quellen kommen und leicht fließen und leicht stocken. Man will sich den ruf eines zarten herzens, man will sich bedauern, man will sich tränen erweinen, und man weint endlich noch, um der Schande zu entgehen, daß man nicht geweint habe. 232. Nicht immer bedauern wir den Verlust unserer Freunde in Rücksicht ihrer Verdienste, sondern oft in Rücksicht unserer Bedürfnisse und der günstigen Begriffe, die sie von uns hatten. 233. Wir trösten uns ohne Mühe über die Unfälle unserer Freunde, wenn sie dienen, unsere Zärtlichkeit für sie bemerkbar zu machen. 234. Es scheint, daß die Eigenliebe von der Gutherzigkeit gegängelt wird und daß sie sich selbst vergißt, wenn wir zugunsten anderer arbeiten. Indessen dies heißt, den sichersten Weg zu seinem Ziele nehmen. Es heißt, auf Wucher leihen, während man zu geben scheint. Es heißt endlich, alle Menschen durch eine feine und edle Wendung für sich erobern. 235. Niemand verdient das Lob der Herzensgüte, wenn er nicht Kraft genug hat, böse zu sein. Jede andere Gutherzigkeit ist oft nichts als Verdrossenheit oder Unvermögen des Willens. 236. Bei den meisten Menschen ist es nicht so gefährlich, ihnen Leides zu tun, als zu viel Gutes. 237. Nichts schmeichelt mehr unserem Stolz als das Vertrauen der Großen, weil wir es für die Wirkung unserer Verdienste halten. Wir vergessen, daß es oft aus Eitelkeit oder Unvermögen, ein Geheimnis zu bewahren, entspringt. So kann man sagen, daß Vertrauen oft gleichsam eine Ermattung der Seele ist, welche die Last, die sie drückt, dadurch zu erleichtern sucht. 238. Man kann sagen, daß Anmut im Wesen von der Schönheit getrennt eine Art von Symmetrie ist, deren Regeln man nicht kennt, eine geheime Sympathie aller Züge mit den Tinten und dem ganzen Äußern. 239. Die Koketterie der Weiber ist der Grundzug ihres Charakters, ist ihre Natur. Aber nicht alle setzen sie in Handlung, weil sie bei einigen durch Furchtsamkeit oder Vernunft gebunden wird. 240. Oft ist man andern lästig, wenn man glaubt, ihnen nie lästig sein zu können. 241. Es gibt wenig an sich unmögliche Dinge und mehr Verdrossenheit als Armut an Hülfsmitteln ist es, wenn man sie nicht möglich macht. 242. die allerhöchste weltklugheit besteht darin, daß man den wert der dinge genau kennt. 243. Große weltklugheit ist die, die sich zu verbergen versteht. 244. Treue ist bei vielen Menschen nichts als ein Kunstgriff der Eigenliebe, um Vertrauen zu gewinnen. Es ist ein Mittel, uns über andere zu erheben und uns zu Teilnehmern höchst wichtiger Dinge zu machen. 245. Hoher Mut verschmäht alles, um alles zu bekommen. 246. Der Eigennutz gibt allen Arten von Tugenden und Lastern den Schwung. 247. Demut ist oft nichts als vorgegebene Unterwerfung, um sich andere zu unterwerfen. Es ist ein Kunstgriff des Stolzes, der sich erniedrigt, um sich zu erheben. Und mag er sich in tausend Gestalten umkleiden, nie ist er besser verkleidet und fähiger zu täuschen, als wenn er sich unter dem Mantel der Demut zeigt. 248. Einigen Leuten stehen Fehler gut, andere sind bei ihren guten Eigenschaften widrig. 249. So gewöhnlich es ist, den Geschmack, so ungewöhnlich ist es, den Hang sich ändern zu sehen. 250. Die Beredsamkeit liegt nicht sowohl im Tone der Stimme als in der Wahl der Worte. 251. Die wahre Beredsamkeit besteht darin, dass man sagt, was gesagt, und nichts sagt, als was gesagt werden muss. 252. Alle Empfindungen haben einzeln ihre eigene Stimme, ihr eigenes Hände- und Mienenspiel und ihr Zusammenklang, gut oder schlecht, angenehm oder unangenehm, ist es, was einen Menschen gefällig oder widrig macht. 253. Man nimmt in jedem Stande eine Miene und eine Haltung an, um kund zu tun, für was man sich angesehen wissen will. So kann man sagen, dass die Welt aus lauter Mienen bestehe. 254. Gravität ist eine körperliche Kunst, die erfunden ist, um die Mängel des Geistes zu verbergen. 255. Es liegt eine Beredsamkeit im Blicke und in der Haltung, die nicht weniger siegend ist als jene, die in den Worten liegt. 256. Das Vergnügen bei der Liebe ist zu lieben, und man ist glücklicher durch die Gefühle, die man hat, als die man einflößt. 257. Gefälligkeit im Umgange ist Verlangen, gefällig behandelt und als feiner Mann ausgezeichnet zu werden. 258. Die Erziehung, die man gewöhnlich jungen Leuten gibt, ist eine zweite Eigenliebe, die man ihnen einflößt. 259. Bei keiner leidenschaft regiert selbstgefühl so mächtig als bei der liebe und immer ist man fertiger die ruhe des geliebten gegenstandes aufzuopfern als den kleinsten teil seiner eigenen dahinzugeben. 260. Was man Freigebigkeit nennt, ist fast immer eine Eitelkeit, die das Geben lieber hat als die Gaben. 261. Oft ist Mitleid Gefühl unserer eigenen Übel in den Übeln anderer. Es ist ein geübter Vorausblick auf Unfälle, die uns begegnen können. Wir helfen andern, damit sie uns bei ähnlichen Gelegenheiten helfen. Und dieser Dienst, den wir ihnen leisten, ist genau genommen ein Dienst, den wir uns selbst auf Vorschuss leisten. 262. Kleinliche Begriffe erzeugen Rechthaberei, und nicht leicht reicht unser Glaube weiter als unser Auge. 263. Es ist falsch, wenn man glaubt, dass nur stürmische Leidenschaften als Liebe und Ehrsucht die übrigen besiegen könnten. Verdrossenheit, so schwerfällig sie ist, wird ihrer nicht selten Meisterin. Sie drängt sich bei allen Entwürfen, bei allen Handlungen ein und untergräbt und verzehrt unmerklich die Leidenschaften wie die Tugenden. 264. Die Voreiligkeit, womit wir das Böse, ohne zu untersuchen, glauben, entsteht aus Verdrossenheit und Stolz. Wir wollen Schuldige haben, aber uns nicht mit dem Erweise der Schuld bemühen. 265. Wir verwerfen Richter, deren Interesse auch nur leise das unsere berührt, und unterwerfen lieber unsern guten Namen und Stolz dem Urteile von Menschen, die uns, sei es durch Eifersucht oder vorgefasste Meinung oder Eingeschränktheit des Kopfes, ganz entgegen gesetzt sind. Und bloß um ihre Stimmen uns zu Gunsten zu gewinnen, wagen wir so vielfältig unsere Ruhe und unser Leben. Ende von 231 bis 265. Von Sätze aus der höheren Welt und Menschenkunde. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Sätze aus der höheren Welt und Menschenkunde von La Rochefoucauld, übersetzt von Friedrich Schulz. 266 bis 320. 266. Kein Mensch ist scharfsichtig genug, alles das Böse, das er stiftet, aufzufinden. 267. Errungene Ehre ist Bürge für die zu erringende. 268. die jugend ist eine fortdaurende trunkenheit sie ist ein fieber des verstandes man erforscht gern andre will aber ungern selbst erforscht werden es gibt menschen die im gemeinen leben gefallen die statt aller verdienste nichts besitzen als die untugenden die den gesellschaftlichen verkehr befördern es ist eine langweilige krankheit über seine gesundheit durch zu strenge enthaltsamkeit wachen gutherzigkeit die so sehr mit gefühl prahlt wird oft durch den kleinsten vorschwebenden gewinn unterdrückt abwesenheit vermindert mittelmäßige liebe und vermehrt starke wie der wind lichter ausbläst und flammen anfacht oft glauben die weiber schon zu lieben wenn sie noch nicht lieben die beschäftigung mit einer liebschaft die anstrengung welche galanterie bewirkt natürlicher hang zu dem genusse geliebt zu werden und die schwierigkeit bitten um gegenliebe abzuweisen überreden sie daß sie lieben während sie bloß kokett sind wenn man oft mit geschäftsträgern unzufrieden ist so kommt es daher daß sie fast immer das interesse ihrer verhandlung aus den augen verlieren weil es wegen des ruhms ihre unternehmung glücklich durchgesetzt zu haben zum ihrigen wird wenn wir die zärtlichkeit unsrer freunde für uns größer machen als sie ist so geschieht dies nicht sowohl aus erkenntlichkeit als vielmehr aus begierde unsre verdienste ins licht zu setzen gefällige aufnahme denen gewährt die erst in der großen welt auftreten entsteht oft aus einem heimlichen neid auf die welche schon fuß darin haben der stolz der uns so großen neid einflößt dient uns oft diesen neid zu mäßigen es gibt verkappte unwahrheiten welche die wahrheit so natürlich spielen daß es mangel an beurteilungskraft verraten würde von ihnen ungetäuscht zu bleiben oft bedarf es nicht geringerer klugheit einen guten rat zu nutzen als sich selbst vorteilhaft zu raten es gibt böse menschen die nicht so gefährlich sein würden wenn sie durchaus keine gute eigenschaft hätten der edelmut ist durch seine benennung schon erklärt dennoch könnte man sagen, er sei der gesunde verstand des stolzes und das edelste mittel, lob zu erwerben. Es ist unmöglich, zum zweitenmal zu lieben, was man zu lieben wirklich aufgehört hat. Nicht sowohl Fruchtbarkeit des Geistes ist es, wenn wir mehrere Wege zu einem Zwecke wissen, als vielmehr Mangel an Scharfsinn, der uns bei dem zu verweilen nötigt, was sich unserer Vorstellungskraft darbietet und uns hindert, auf den ersten Blick zu unterscheiden, was das Wirksamste ist. Es gibt Lagen und Krankheiten, welche in gewissen Zeiten durch Mittel verschlimmert werden. Und es ist das Werk großer Scharfsicht herauszubringen, wenn es gefährlich ist, sie anzuwenden. Verstellte Einfalt ist eine feine Heuchelei. Fehler des Humors sind häufiger als Fehler des Verstandes. Die Verdienste des Menschen haben ihre Jahrszeiten wie die Früchte. Man kann vom Humor wie von manchen Gebäuden sagen, dass er verschiedene Ansichten habe, angenehm diese, widrig jene. Der Mäßigung kommt das Lob nicht zu, dass sie den Ehrgeiz bekämpfe und unterdrücke. Sie finden sich nie beide nebeneinander. Mäßigung ist Schwerfälligkeit und Verdrossenheit. Ehrgeiz ist Lebhaftigkeit und Tätigkeit der Seele. Beständig haben wir die lieb, die uns bewundern, und nicht immer die, welche wir bewundern. Glaube nur nicht, dass du immer weißt, was du willst. Es ist schwer, die lieb zu haben, die wir nicht schätzen, aber ebenso schwer ist es, die lieb zu haben, die wir weit höher schätzen als uns. Die Lebenssäfte halten einen gleich und regelmäßigen Lauf, der unvermerkt unsern Willen weckt und lenkt. Sie bewegen sich unmerklich und üben abwechselnd eine geheime Herrschaft über uns aus. Und so haben sie einen beträchtlichen Anteil an allen unsern Handlungen, ohne dass wir darum wissen. Die Erkenntlichkeit ist bei den meisten Menschen nichts als ein geheimes Verlangen nach größern Wohltaten. Fast alle Menschen tragen gern kleinere Verbindlichkeiten ab. Viele empfinden Erkenntlichkeit gegen größere, aber fast keiner Dankbarkeit für große. Es gibt Narrheiten, die wie ansteckende Krankheiten forterben. 298. Manche Leute verschmähen Geld und Gut, aber wenige sind stark genug, es wegzugeben. 299. Gewöhnlich nehmen wir nur bei unwichtigen Planen die Gefahr auf uns, dem Scheine nicht zu trauen. 300. Man sage dir noch so viel Gutes von dir. Immer wird man dir nichts Neues sagen. 301. Wir verzeihen es oft andern, wenn sie uns Langeweile machen, aber nie, wenn wir sie ihnen machen. 302. Der Eigennutz, dem wir alle unsere Untugenden aufbürden, verdient oft die Ehre unserer guten Handlungen. 303. Man findet selten Undankbare, solange man imstande ist, Gutes zu tun. 304. Es ist nicht unanständig, stolz auf sich selbst, aber lächerlich ist es, auf andere es zu sein. 305. Man macht aus der Mäßigung eine Tugend, um die Prahlsucht der Großen zu beschränken und die Mittelleute über ihr geringes Vermögen und ihre geringen Verdienste zu trösten. 306. Es gibt Leute, die bestimmt sind, Dummköpfe zu sein, die nicht bloß alberne Streiche aus eigener Wahl begehen, sondern die das Schicksal dazu zwingt. 307. Es treten öfters im Leben Fälle ein, wo man ein wenig toll sein muss, um sich herauszuwinden. 308. Wenn es Leute gibt, die nie lächerliche Blößen gegeben haben, so kommt es daher, dass man ihnen nicht recht nachgespürt hat. 309. Dass Liebhaber und Geliebte nie Langeweile haben, wenn sie beieinander sind, kommt daher, dass sie beständig von sich selbst sprechen. 310. Warum müssen wir Gedächtnis genug haben, um das, was uns begegnet ist, bis auf die unbedeutendsten Züge zu behalten? Und warum nie genug, um uns zu erinnern, wie vielmal wir es schon einer und eben derselben Person erzählt haben? 311. Die vorzügliche Freude, die wir daran finden, von uns selbst zu sprechen, sollte uns bange machen, dass unsere Zuhörer leicht keine daran finden könnten. 312. Was uns gewöhnlich hindert, unsere Freunde auf den Grund unsers Herzens blicken zu lassen, ist nicht sowohl Misstrauen gegen sie als gegen uns selbst. 313. Schwache Menschen können nicht aufrichtig sein. 314. Es ist kein großes Unglück, Undankbaren Gutes getan, aber ein unerträgliches ist es, einem schlechten Menschen Verbindlichkeit zu haben. 315. Man hat Mittel, Narrheiten zu heilen, aber keines einen schiefen Kopf gerade zu setzen. 316. Man wird nicht lange die Gefühle, die man für seine Freunde und Wohltäter zu nähren schuldig ist, bewahren können, wenn man sich die Freiheit erlaubt, oft über ihre Mängel zu sprechen. 317. Die Fürsten wegen Tugenden loben, die sie nicht besitzen, heißt, ihnen ungestraft Schmähungen sagen. 318. Wir sind näher daran, die lieb zu gewinnen, die wir hassen, als die uns mehr lieben, als wir wollen. 319. Nur verächtliche Menschen besorgen, verachtet zu werden. 320. Unsere Weisheit ist nicht weniger ein Ball des Zufalls als unser Vermögen. Ende von 266 bis 320. Von Sätze aus der höheren Welt und Menschenkunde. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Sätze aus der höheren Welt und Menschenkunde von La Rochefoucauld, übersetzt von Friedrich Schulz. 321 bis 390. 321. In der Eifersucht liegt mehr Eigenliebe als Liebe. 322. Schwäche tröstet uns oft über Unfälle, über welche die Vernunft uns zu trösten nicht stark genug ist. 323. Lächerlichkeit schändet mehr als Schande. 324. Wir gestehen bloß darum kleine Fehler ein, um andere zu überreden, dass wir keine großen haben. 325. Neid ist unversöhnlicher als Hass. 326. Oft glaubst du, die Schmeichelei zu hassen, aber du hassest nur die Art, wie man dir schmeichelt. 327. Man verzeiht alles, solange man liebt. 328. Es ist weit schwerer, treu zu sein, wenn man beglückt, als wenn man unerhört liebt. 329. Die Weiber wissen nicht ganz, wie kokett sie sind. 330. Kein Weib ist wahrhaft spröde, wenn ihm sein Liebhaber nicht zuwider ist. 331. Die Weiber können ihre Koketterie weniger beherrschen als ihre Leidenschaft. 332. In der Liebe geht der Betrug immer weiter als das Misstrauen. 333. Es gibt eine Art von Liebe, deren Übermaß keine Eifersucht aufkommen lässt. 334. Mit manchen Vorzügen verhält es sich wie mit den Sinnen. Wer deren keiner hat, vermisst und begreift sie nicht. 335. wenn unser haß sehr lebhaft ist, so setzt er uns über die, welche wir hassen, hinaus. 336. Unsere Eigenliebe gibt den Maßstab für das Gefühl unsers Glücks und Unglücks an. 337. Bei den meisten Weibern dient der Witz mehr, ihre Torheiten auszubilden, als ihren Verstand. 338. Das Feuer der Jugend ist dem wahren Glücke nicht stärker entgegengesetzt als die Lauigkeit des Alters. 339. Der Ausdruck des Landes, worin man geboren ist, haftet im Verstande und Herzen wie in der Sprache. 340. Um ein großer Mann zu sein, muss man sein Glück in seinem ganzen Umfange zu nutzen verstehen. 341. Die meisten Menschen haben, wie die Pflanzen, versteckte Eigenschaften, die der Zufall hervorzieht. 342. Umstände machen, dass uns andere und noch mehr, dass wir uns selbst kennenlernen. 343. Es gibt für den Verstand und das Herz der Weiber keine andere Regeln, als die das Temperament gutheißt. 344. Wir trauen niemand gesunden Menschenverstand zu, als dem, der mit uns gleich denkt. 345. Wenn man liebt, zweifelt man oft an etwas, wovon man am festesten überzeugt ist. 346. Das größte Wunder der Liebe ist, wenn sie die Koketterie heilt. 347. Was uns auf Leute, die uns überlisten, so sehr erbittert, ist dies, dass sie sich klüger dünken als wir. 348. Es hält schwer, eine Liebschaft abzubrechen, wenn man einander nicht mehr liebt. 349. Fast immer hat man bei Leuten Langeweile, wo es nicht erlaubt ist, welche zu haben. 350. Ein rechtlicher Mann kann wahnsinnig, aber nicht närrisch verliebt sein. 351. Es gibt gewisse Fehler, die, geschickt herausgehoben, heller glänzen als die Tugend selbst. 352. Man verliert zuweilen Menschen, die man mehr bedauert als betrauert, und andere, die man betrauert, aber nicht bedauert. 353. Nur die pflegen wir aufrichtig zu loben, die uns bewundern. 354. Kleinen Geistern tun Kleinigkeiten wehe. Große Geister rücken sie sich alle vor das Auge und bleiben gleichgültig. 355. Demut ist das wahre Kennzeichen christlicher Tugenden. Ohne sie bleiben uns alle unsere Fehler, und sie werden bloß vom Stolze überkleidet, der sie andern und oft uns selbst verbirgt. 356. Untreue sollte die Liebe auslöschen, und man müßte nicht eifersüchtig sein, wenn man wahren Grund dazu hätte. Nur die, welche jede Ursache zur Eifersucht vermeiden, sind der Eifersucht wert. 357. Man macht sich durch die kleinste Untreue, die uns trifft, mehr bei uns verhaßt, als durch die schwärzeste, die andere trifft. 358. Eifersucht lebt beständig zugleich mit der Liebe auf, aber nicht immer stirbt sie mit ihr. 359. Nicht sowohl aus Liebe beweinen die meisten Weiber den Tod ihrer Liebhaber, als aus Verlangen neuer Liebe wert zu scheinen. 360. Oft greift uns die Gewalt, die uns andere antun, nicht so schmerzlich an, als die wir uns selbst antun. 361. Dass man nicht von seiner Frau sprechen müsse, weiß man ziemlich allgemein. Aber nicht so allgemein weiß man, dass man noch weniger von sich selbst sprechen müsse. 362. Es gibt Vorzüge, die in Fehler ausarten, wenn es natürliche, und andere, die nie vollkommen werden, wenn sie erworbene sind. So muss uns die Vernunft mit unserm Vermögen wie mit unserm Vertrauen Wirtschaft lehren. Aber die Natur muss uns mit gutem Herzen und Mut ausstatten. 363. So misstrauisch wir auch gegen die Aufrichtigkeit mancher Menschen sind, die uns etwas sagen, so glauben wir doch beständig, dass sie gegen uns wahrer sind als gegen andere. 364. Es gibt wenig treue Weiber, denen es nicht lästig würde, es zu sein. 365. Meist sind treue Weiber verborgene Schätze, die nur deshalb in Sicherheit sind, weil man sie nicht sucht. 366. Die Gewalt, die man sich antut, seine Liebe zu unterdrücken, ist oft schmerzlicher als die Unempfindlichkeit, womit einen das geliebte Weib quält. 367. Ein Feiger weiß selten ganz, wie feig er ist. 368. Fast immer liegt die Schuld an dem, der liebt, wenn er nicht merkt, dass man ihn nicht mehr liebt. 369. Man scheut beständig den Anblick des, das man liebt, wenn man eben anderwärts erobernde Netze ausgelegt hatte. 370. Es gibt eine Art von Tränen, die oft uns selbst täuschen, nachdem sie andere getäuscht haben. 371. Wenn man sein Mädchen aus Liebe für sie zu lieben glaubt, irrt man stark. 372. man kann sich über seine fehler beruhigen wenn man stark genug ist sie einzugestehen wahre freundschaft verdrängt den neid wahre liebe die koketterie der hauptfehler des scharfsinns ist nicht daß er nicht zum ziele sondern daß er darüber hinaus dringt man kann guten rat geben aber nicht handeln lehren wenn unsre vorzüge sinken sinkt auch unser geschmack die gewalt die man sich antut in der liebe treu zu bleiben ist nicht viel besser als untreue unsre handlungen sind wie endreime die jeder anpaßt woran er will der hang von uns selbst zu sprechen und unsre fehler in dem lichte zu zeigen worin wir sie wünschen macht einen großen teil unserer offenherzigkeit aus nur darüber sollte man erstaunen daß man noch erstaunen kann man ist fast ebenso schwer zu befriedigen wenn man heftige liebe als wenn man gar keine fühlt kein mensch hat öfter unrecht als der nicht leiden kann daß er unrecht habe ein tropf hat nicht stoff genug um gut zu sein wenn die eitelkeit auch nicht gerade alle tugenden umwirft so erschüttert sie doch alle was uns die eitelkeit anderer unerträglich macht ist dies daß sie unsre beleidigt man entsagt leichter seinem vorteile als seiner neigung keinem menschen deucht das glück so blind als dem welchem es nicht wohl will man muß des glücks warten wie der gesundheit es genießen wenn es uns begünstigt geduld haben wenn es uns drückt und zu gewaltsamen mitteln nur im dringendsten notfalle greifen kleinstädtisches wesen verliert sich zuweilen unter der armee aber nie am hofe man kann feiner sein als ein anderer aber nie feiner als alle andere von Sätze aus der höhern Welt und Menschenkunde. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Sätze aus der höhern Welt- und Menschenkunde von La Rochefoucauld, übersetzt von Friedrich Schulz. 391 bis 445. 391. Oft ist man minder unglücklich, von einer geliebten Person betrogen zu werden, als zu wissen, dass man betrogen wird. 392. Man behält seinen ersten Liebhaber lange, wenn man sich keinen zweiten zulegt. 393. Wir haben nicht Herz genug, im Allgemeinen zu behaupten, dass wir keine Fehler und unsere Feinde keine Tugenden haben. Aber in einzelnen Fällen sind wir nahe daran, es zu glauben. 394. Keinen unserer Fehler gestehen wir lieber ein als Faulheit. Wir meinen, sie schließe alle friedliche Tugenden ein und, ohne die übrigen zu vernichten, hindere sie bloß die Ausübung derselben. 395. Es gibt eine Art von Erhebung, die vom Glück unabhängig ist, eine gewisse Überlegenheit, die uns für große Dinge zu bestimmen scheint, ein Gewicht, das wir unmerklich auf uns selbst legen. Dies nötigt andern Ehrfurcht ab und erhebt uns weiter über sie als Geburt, Würden und Selbstverdienste. 396. Es gibt Verdienste, die nicht emporkommen, aber kein Emporkommen ohne einiges Verdienst. 397. Erhebung ist dem Verdienste, was Putz der Schönheit ist. 398. Was man bei der Galanterie am wenigsten findet, ist Liebe. 399. Zuweilen bedient sich das Glück unserer Mängel, um uns emporzubringen. Und es gibt gewisse lästige Menschen, deren Verdienste schlecht belohnt würden, wenn man ihre Gegenwart nicht abkaufen wollte. 400. Es scheint, als ob die Natur im Innern unseres Geistes Talente und Anlagen versteckt hielte, von denen wir nichts wissen. Die Leidenschaften allein haben das Vorrecht, sie hervorzuziehen und uns öfters gewissere und gebahntere Wege zu zeigen, als selbst die Kunst nicht vermöchte. 401. Jede Stufenzeit des Lebens findet uns als Schüler, und oft fehlt es uns trotz allen Jahren an Erfahrung. 402. Die Koketten suchen etwas darin, eifersüchtig auf ihre Liebhaber zu sein, um zu verbergen, dass sie neidisch auf die andern Weiber sind. 403. Meine nur nicht, dass dir Leute, die du überlistet hast, so lächerlich sind, als du es dir selbst bist, wenn sie dich überlistet haben. 404. Die gefährlichste Lächerlichkeit, die alte personen welche ehmals liebenswürdig waren treffen kann ist die zu vergessen daß sie es nicht mehr sind oft würden wir uns unsrer schönsten handlungen schämen wenn die welt alle ihre triebfedern wüßte die höchste stufe der freundschaft ist nicht einem freunde unsre fehler sondern ihm seine bemerkbar zu machen keiner unsrer fehler ist so unverzeihlich als die mittel die wir anwenden ihn zu verstecken so große schande wir uns auch zugezogen haben könnten fast immer ist es in unserer gewalt unsern guten ruf wieder herzustellen man gefällt nicht lange wenn man nur eine art von witz hat narren und tröpfe sehen alles durch die brille ihres humors der verstand dient uns oft kräftig alberne streiche zu begehen lebhaftigkeit die mit dem alter steigt grenzt nahe an narrheit wer in der liebe zuerst geheilt ist bleibt immer am besten geheilt junge weiber die nicht koketten und ältliche männer die nicht lächerlich scheinen wollen dürfen nie von der liebe sprechen als von einem dinge woran auch sie teilhaben könnten wir können groß scheinen in einer würde die unter unsern verdiensten ist aber oft scheinen wir klein in einer die größer ist als wir wir glauben standhaftigkeit im unglück zu haben wenn es bloß ermattung ist und wir dulden es ohne es ins auge zu fassen gerade wie kleinmütige sich niederhauen lassen vor lauter furcht sich zu wehren zutraulichkeit befördert die konversation mehr als witz jede leidenschaft verleitet uns zu fehlern aber die liebe zu den lächerlichsten wenig leute verstehen alt zu sein wir suchen eine ehre in fehlern die denen entgegenstehen die wir wirklich haben wenn wir schwach sind rühmen wir uns der starrköpfigkeit scharfsicht gibt eine art von prophezeiungsgabe die unsrer eitelkeit mehr schmeichelt als alle übrige vorzüge des verstandes reiz der neuheit und lange gewohnheit so sehr sie einander entgegenstehen hindern uns in gleichem grade die fehler unsrer freunde zu bemerken die meisten freunde werden der freundschaft überdrüssig die meisten andächtigen der andacht 424. Wir verzeihen leicht Fehler an unsern Freunden, wenn sie uns nicht drücken. 425. Weiber, welche lieben, verzeihen leichter große Plauderhaftigkeit als kleine Untreue. 426. Im Alter der Liebe, wie im Alter des Lebens, empfindet man nur noch für ihre Übel, nicht mehr für ihre Freuden. 427. Nichts verhindert so sehr, ungekünstelt zu sein, als Begierde, es zu scheinen. 428. Es heißt gleichsam, sich Teil an schönen Handlungen verschaffen, wenn man sie aufrichtig rühmt. 429. Der wahre Beweis, dass man mit großen Vorzügen geboren sei, ist ohne Neid geboren sein. 430. Haben unsere Freunde uns getäuscht, so dürfen wir Gleichgültigkeit bei ihren Freundschaftsversicherungen, aber nie Hartherzigkeit bei ihrem Unglücke zeigen. 431. Zufall und Laune regieren die Welt. 432. Es ist leichter, die Menschen als einen einzelnen Menschen kennenzulernen. 433. Man muss auf die Verdienste eines Menschen nicht nach seinen großen Vorzügen, sondern nach dem Gebrauche schließen, den er davon macht. 434. Es gibt eine Art von lebhaftem Erkenntlichkeitsgefühl, das nicht nur empfangene Gefälligkeiten gleich abträgt, sondern sogar unsere Freunde zwingt, sich für unsere Schuldner zu bekennen, wenn sie aufhören, unsere Gläubiger zu sein. 435. Schwerlich würden wir nach einer Sache feurig verlangen, wenn wir genau kennten, was wir verlangen. 436. Dass die meisten Weiber wenig Wert auf die Freundschaft legen, kommt daher, dass sie matt ist, wenn man die Liebe gefühlt hat. 437. In der Freundschaft wie in der Liebe ist man oft glücklicher durch Dinge, die man nicht weiß, als durch Dinge, die man weiß. 438. Wir streben, uns eine Ehre aus den Fehlern zu machen, die wir nicht ablegen wollen. 439. Die heftigsten Leidenschaften lassen uns oft Erholung, aber die Eitelkeit erhält uns in rastloser Bewegung. 440. Alte Narren sind weit närrischer als junge. 441. Wenn uns das Glück durch Erhebung zu einem großen Posten überrascht und uns nicht erst stufenweise hinanführt, oder wenn unsere Hoffnungen uns nicht schon dahin emporgehoben haben, so ist es fast unmöglich, sich gut in demselben zu erhalten und seiner wert zu scheinen. 442. trotzig. Oft nimmt unser stolz durch die fehler zu, die wir an uns verbessern. 443. Keine beschwerlichern tröpfe als die witzigen. 444. Es gibt keinen Menschen in der Welt, der in irgend einem seiner Vorzüge sich unter dem glaubte, den er in der Welt am meisten schätzt. 445. Bei entscheidenden Gelegenheiten muss man minder suchen, neue Gelegenheiten zu erzeugen, als die zu nutzen, die sich darbieten. 390 bis 445. Von Sätze aus der höhern Welt und Menschenkunde. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Sätze aus der höhern Welt und Menschenkunde von La Rochefoucauld, übersetzt von Friedrich Schulz. 446 bis 495. 446. Es gibt keinen Fall, wo wir einen schlechten Tausch träfen, wenn wir das Gute, das man von uns spricht, aufgäben unter dem Bedinge, dass man nichts Böses von uns sagen soll. 447. So geneigt auch die Welt zu falschen Urteilen ist, erkennt sie doch öfter falsches Verdienst an, als sie dem wahren Unrecht tut. 448. Man kann öfters ein Tropf sein und Witz haben, aber nie ist man ein Tropf, wenn man gesunden Verstand hat. 449. Wir würden mehr dabei gewinnen, wenn wir uns zeigten, wie wir sind, als wenn wir streben zu scheinen, was wir nicht sind. 450. Unsere Feinde kommen in ihren Urteilen über uns der Wahrheit näher als wir selbst. 451. Es gibt mehrere Mittel, die Liebe zu heilen, aber kein einziges, das unfehlbar wäre. 452. Wir wissen bei weitem nicht, wozu alle unsere Leidenschaften uns vermögen. 453. Das Alter ist ein Tyrann, der bei Lebensstrafe jedes jugendliche Vergnügen verbietet. 454. Derselbe Zug von Stolz, der uns gegen Fehler, die wir nicht haben, zu schreien dringt, bewegt uns, Tugenden zu verachten, die wir nicht haben. 455. Oft ist es mehr Stolz als Gutherzigkeit, wenn wir unsere Feinde im Unglücke beklagen, um ihnen zu zeigen, dass wir über sie erhaben sind, geben wir ihnen Beweise unsers Mitleids. 456. Es gibt Gutes und Böses, was über unser Gefühl geht. 457. Man glaube nur nicht, daß die Unschuld mehr Beschützer finde als das Laster. 458. Unter allen gewaltsamern Leidenschaften steht den Weibern die Liebe am wenigsten schlecht. 459. Die Eitelkeit vermag uns öfter Dinge zu tun, die gegen unsern Geschmack sind, als die Vernunft. 460. Es gibt bösartige Eigenschaften, die große Talente erzeugen. 461. Nie wünscht man feurig, was man nur vernunftmäßig wünscht. 462. Alle unsere Anlagen sind ungewiss und zweifelhaft, im Guten wie im Bösen, und fast alle sind das Spiel der Gelegenheit. 463. Bei der ersten Liebe haben die Weiber den Liebhaber, bei den folgenden die Liebe lieb. 464. Der Stolz hat seine Widersinnigkeiten wie alle übrige Leidenschaften. Man schämt sich zu bekennen, dass man eifersüchtig ist, und sucht etwas darin, es gewesen oder fähig zu sein, es zu werden. 465. So selten wahre Liebe ist, so ist sie es doch nicht so sehr als wahre Freundschaft. 466. Es gibt wenig Weiber, deren Verdienste älter würden als ihre Schönheit. 467. Vertraulichen Herzensergießungen liegt oft nichts zum Grunde als das Verlangen, beklagt oder bewundert zu werden. 468. Unser Neid dauert beständig länger als das Glück derer, die wir beneiden. 469. Dieselbe Festigkeit, die gegen Liebe schützt, dient auch, sie heftig und anhaltend zu machen. Und schwache Menschen, die beständig ein Spiel der Leidenschaften sind, haben sehr selten Ware. 470. Die Einbildungskraft kann nicht so viel Verkehrtheiten hervorbringen, als von Natur in dem Herzen jedes Menschen liegen. 471. Nur Menschen, die Festigkeit haben, sind wahrer Sanftheit fähig. Die sanft scheinen, sind gewöhnlich bloß schwach und werden leicht bitter. 472. Seelenschwäche steht der Tugend stärker entgegen als Laster. 473. Was den Schmerz der Scham und Eifersucht so quälend macht, ist, dass die Eitelkeit nicht angewandt werden kann, ihn zu tragen. 474. Der Wohlstand wird nicht als Gesetz eingeschärft und wird doch am meisten befolgt. 475. Einem geraden Verstande wird es nicht so schwer, verkehrten Köpfen nachzugeben, als sie zu leiten. 476. Schüchternheit ist ein Fehler, dessen man nicht ohne große Gefahr Leute strafen kann, die man davon befreien will. 477. Nichts ist seltner als wahre Gutherzigkeit. Selbst die sie zu besitzen glauben, haben gewöhnlich bloß Gefälligkeit oder Schwachheit. 478. Der Verstand hält sich aus Verdrossenheit oder Beständigkeit an Dinge, die ihm leicht oder angenehm sind. Diese Angewohnheit setzt unsern Kenntnissen beständig Grenzen, und nie hat sich ein Mensch die Mühe gegeben, seinen Verstand so weit auszubreiten oder zu führen, als er kommen könnte. 479. Gewöhnlich redet man andern mehr aus Eitelkeit als aus Bosheit Übels nach. 480. Wenn das Herz von dem Nachgefühl einer Leidenschaft noch in Bewegung gehalten wird, ist man näher daran, in eine andere zu fallen, als wenn man ganz geheilt ist. 481. Wer heftige Leidenschaften hat, ist sein ganzes Leben hindurch glücklich und unglücklich, wenn er davon geheilt wird. 482. Es gibt doch mehr Menschen ohne Eigennutz als Menschen ohne Neid. 483. In unserem Geiste liegt mehr Verdrossenheit als in unserm Körper. 484. Die ruhige oder unruhige Stimmung unseres Humors hängt nicht sowohl von dem ab, was uns im Leben Entscheidendes begegnet ist, als vielmehr von dem behaglichen oder drückenden Zusammenflusse kleiner Dinge, die uns täglich zustoßen. 485. So bösartig die Menschen auch sein mögen, so wagen sie es doch nicht, als Feinde der Tugend aufzutreten, und wenn sie dieselbe bedrängen, stellen sie sich, als ob sie solche für unecht hielten, oder sie bürden ihr Verbrechen auf. 486. Man geht oft von der Liebe zur Ruhmsucht über, aber selten kehrt man von der Ruhmsucht zur Liebe zurück. 487. Der Geiz auf seiner höchsten Stufe geht fast immer irre. Keine Leidenschaft entfernt sich öfter von ihrem Zweck, über keine hat die Gegenwart auf Kosten der Zukunft so viel Gewalt. 488. Der Geiz bewirkt oft ihm entgegengesetzte Erscheinungen. Es gibt sehr viel Menschen, die ihr ganzes Vermögen zweifelhaften und entfernten Hoffnungen aufopfern, und andere, die große künftige Vorteile um kleine gegenwärtige verschmähen. 489. es scheint als ob die menschen noch nicht fehler genug an sich fänden sie vermehren ihre anzahl noch durch gewisse seltsame eigenheiten mit denen sie sich ausschmücken und sie bilden diese mit so viel sorgfalt aus daß sie am ende natürliche fehler werden die abzulegen nachher nicht mehr in ihrer gewalt stehn. 490. Ein Beweis, daß die menschen ihre begangenen fehler besser einsehen als man glaubt, ist dies, daß sie nie unrecht haben, wenn sie von ihrem benehmen sprechen. Eben die Eigenliebe, die sie verblendet, öffnet ihnen hier die Augen und gibt ihnen einen so richtigen Blick, daß sie die kleinsten Umstände, die ihnen Rüge zuziehen könnten, unterdrücken oder überkleiden. 491. Junge Leute, die zuerst in der großen Welt auftreten, müssen verschämt oder unüberlegt sein. Ein freies und gesetztes Wesen verwandelt sich in diesem Falle gewöhnlich in Zudringlichkeit. 492. Zänkereien würden nie lange dauern, wenn das Unrecht immer nur auf einer Seite wäre. 493. Es hilft einem Weibe nichts, wenn sie jung und nicht schön oder schön und nicht jung ist. 494. Es gibt Menschen, die so flüchtig und gehaltlos sind, dass sie ebenso wenig wahre Fehler als fruchtbare Vorzüge haben können. 495. Gewöhnlich spricht man dann erst von der ersten Liebschaft eines Weibes, wenn sie schon eine zweite gehabt hat. Ende von 445 bis 495. Von Sätze aus der höheren Welt und Menschenkunde. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Sätze aus der höheren Welt und Menschenkunde von La Rochefoucauld, übersetzt von Friedrich Schulz. 496 bis 500. 496. Es gibt Menschen, die ihrer selbst so voll sind, dass sie, wenn sie lieben, Mittel finden, mit ihrer Leidenschaft beschäftigt zu sein, ohne es mit der Person zu bedürfen, die sie lieben. 497. Die Liebe, so angenehm sie ist, gefällt doch noch mehr durch die Weise, wie sie sich zeigt, als durch sich selbst. 498. Wenig, aber treffender Witz ermüdet in die Länge nicht so sehr, als viel, aber schielender. 499. Die Eifersucht ist das größeste aller Übel und erweckt gerade den Personen, die es verursachen, am wenigsten Mitleid. 500. wir haben bisher den falschen schein so vieler tugenden dargelegt. Also ist es billig, auch etwas von dem Ungrunde der Verachtung des Todes zu sagen. Ich meine diejenige Verachtung des Todes, welche die Alten aus ihrer eigenen Kraft, ohne Hoffnung auf ein besseres Leben, zu nehmen sich rühmen. Es ist ein Unterschied, den Tod mit Festigkeit ertragen und ihn verachten. Jenes ist ziemlich gemein, aber dieses, glaube ich, ist nie aufrichtig gemeint. Indessen, man hat alle Künste der Überredung erschöpft, um zu beweisen, daß der Tod kein Übel sei, und die schwächsten Menschen so gut als die stärksten haben tausend berühmte Beispiele gegeben, um diese Meinung zu unterstützen. Aber dennoch zweifle ich, daß irgend ein Mensch mit gesundem Verstande es geglaubt habe. Die Mühe, die man sich gibt, sie andern und sich selbst glaublich zu machen, zeigt klar genug, daß diese Unternehmung so leicht nicht sei. Man kann mancherlei Ursachen haben, des Lebens überdrüssig zu sein, aber nie einen Grund, den Tod zu verachten. Selbst die ihn freiwillig wählen, halten ihn nicht für so unbedeutend. Er macht sie bestürzt, und sie weichen ihm aus, wenn er auf einem andern Wege kommt, als den sie selbst wählten. Die Verschiedenheit, die man bei dem Mute einer Menge unerschrockner Männer bemerkt, kommt daher, daß sich der Tod unter verschiedenen Gestalten ihrer Einbildungskraft und dazu bald näher, bald entfernter zeigt. So geschieht es, daß sie anfangs verachten, was sie nicht kennen, und am Ende scheuen, was sie kennen. Man muß sich hüten, ihn mit allen seinen Einfassungen anzuschauen, wenn man sich nicht überzeugen will, daß er das größeste aller Übel sei. Die klügsten und entschlossensten dabei sind die, welche die anständige Binde vor die Augen nehmen, um ihn nicht anzusehen. Aber jeder Mensch, der ihn zu sehen versteht, wie er ist, findet, daß er ein schreckliches Ding sei. Die Notwendigkeit zu sterben machte die ganze Festigkeit der Philosophen aus. Sie glaubten, mit guter Manier hingehen zu müssen, wo sie nicht wegbleiben konnten, und da sie ihr Leben nicht ewig zu machen vermochten, taten sie alles, um ihrem Rufe diese Ehre zu verschaffen und vom Schiffbruche zu retten, was nicht davor gesichert werden kann. Begnügen wir uns also damit, daß wir, um die Miene nicht zu verziehen, vor uns selbst verbergen, was wir davon halten, und hoffen wir mehr von unserer körperlichen Stärke als von den schwachen Vernünfteleien, die uns beweisen wollen, daß wir uns ihm gleichgültig nähern könnten. Der Ruhm, entschlossen gestorben zu sein, die Hoffnung, bedauert zu werden, das verlangen einen glänzenden nachruf zu hinterlassen die gewißheit von den mühseligkeiten des lebens und von dem launischen spiel des schicksals befreit zu sein dies sind hülfsmittel die man nicht verwerfen muß nur muß man nicht glauben daß sie unfehlbar sind wir brauchen das was im kriege ein gemeiner zaun oft zur sicherheit derer leistet die sich einer stelle von der aus man schießt nähern müssen ist man weit davon so glaubt man er decke kommt man aber näher so findet man seine hülfe sehr schwach es heißt uns schmeicheln wenn wir glauben daß der tod uns in der nähe eben das sei was er uns in der ferne scheint und daß unsere gefühle die nur schwachheiten sind stark genug wären um dem heftigsten aller angriffe dem wir ausgesetzt werden können nicht zu erliegen auch heißt es die wirkungen der eigenliebe schlecht kennen wenn man glaubt daß sie uns helfen könnte für nichts zu achten was sie notwendig vernichten muß und die vernunft in welcher man so viel hülfsquellen finden soll ist in diesem falle zu schwach uns zu überreden was wir gern möchten sie täuscht uns vielmehr am öftesten und statt uns verachtung des todes einzuflößen dient sie gerade uns bemerkbar zu machen was er gräßliches und schreckliches hat alles was sie für uns tun kann ist daß sie uns rät die augen davon weg auf andre gegenstände zu richten cato und brutus wählten ihrer sehr glänzende ein lakai begnügte sich vor kurzem auf dem schafott zu tanzen auf dem er gerädert werden sollte so brachten ungleiche triebfedern gleiche wirkungen hervor wahr ist es also daß so beträchtlich der unterschied unter großen und gemeinen seelen ist man tausendmal diese wie jene den tod mit gleichem gesichte hat empfangen sehen aber immer mit dem unterschiede daß bei der verachtung die große menschen gegen den tod zeigten ruhmsucht ihn ihren augen entrückte und daß es bei dem gemeinen mann mangel an bildung war der sie hinderte das übel in seiner größe zu umfassen und ihnen freiheit ließ an etwas andres zu denken Ende von 496 bis 500. Ende von Sätze aus der höhern Welt- und Menschenkunde von La Rochefoucauld, übersetzt von Friedrich Schulz.